meine, dass es ja einfach so ist, dass es um die Kriminalisierung von Überzeugungstätern geht, wobei die Kriminalisierung von einer Institution bzw. einem Zusammenhang von Institutionen, nämlich der bundesdeutschen Justiz, ausgeht, die in ununterbrochener Kontinuität ihrerseits mit einer kriminellen Vereinigung der NSDAP steht, an der sie, an deren Mordtaten sich millionenfachen, wenn wir die beiden Weltkriege, die von Deutschland ausgehören, beschränken wir uns mal auf den zweiten und seine Folgen bedenken, dann steht jedenfalls, ich will auch Gewalt von links keineswegs entschuldigen, mir ist nur aufgefallen, dass die Bader-Meinhof-Gruppe, um die es sich ja vor 10 Jahren im deutschen Herbst gehandelt hat, dass was immer deren Blutspur gewesen ist, in einem infinitesimal kleinen Verhältnis zu der ungeheuerlichen Blutspur dieser kriminellen Vereinigung, die die NSDAP und alles, was mit ihr dann staatlich organisatorisch zusammenhängt gewesen ist. Diese Justiz hat nicht einen einzigen ihrer Mordgehilfen hinter Gitter gebracht. Diese Mörder, die unter uns sind, haben es zu höchsten Ehrenwürden Ämtern in dieser Republik gebracht. Es waltet eine praktische Amnestie für diese kriminelle Vereinigung, deren Blutspur, dass, wenn man die Größenordnung eben bedenkt, ungefähr 10.000-fache der Meinungsgruppe beträgt. Und es ist einfach rechtsstaatlich erforderlich, entspricht genau republikanischem Prinzip, übrigens der im Augenblick in einer Darmstädter Ausstellung zu seinem 150. Todestag erinnerte Georg Büchner, es immer vertreten hat. Es ist einfach ein Erfordernis rechtsstaatlichen Denkens, dieses republikanischen Prinzips, dass die Amnestie, die faktisch in Kraft ist in der Bundesrepublik, symmetrisiert wird, in anderen Worten, dass die Überzeugungstäter von links und von unten, deren Verfolgung vor in den frühen und mittleren 70ern den bleichen deutschen Herbst bedeutet hat, dass die aus der Haft entlassen werden, dass die faktisch waltende Amnestie auf sie ausgedehnt wird. Damit möchte ich für den Moment beenden. Danke. Herr Busche, denken Sie, dass diese Symmetrie, Amnestie für politische Überzeugungstäter von rechts und von oben versus Amnestie für politische Überzeugungstäter von links und unten, dass das so eine gerechtfertigte Forderung ist? Daran soll man anschließen. Ja, also dass man jetzt die Verbrechen der Nazis heranzieht, um einen Grund zu haben, um Leute, die seit 15 Jahren im Gefängnis sitzen, mit Amnestie freizukriegen. Ich glaube, das haben die Bader-Meinhof-Leute, was immer sie getan haben, nicht verdient. Sie sind doch in einem ganz anderen Zusammenhang zu sehen, gehören in einen ganz anderen Zusammenhang. Man kann zur Motivlage, zu ihrer subjektiven Motivlage, sicherlich das Entsetzen über die NS-Wirklichkeit in Deutschland und über ihr Nachwirken über 45 hinaus anführen, aber dass man jetzt gewissermaßen sagt, denselben Amnestiebegriff nimmt, den Sie ja selbst als verlogen herausgestellt haben, um damit den Bader-Meinhof-Leuten in den Gefängnissen zu helfen, also das halte ich für abstrus geradezu. Sicherlich ist es richtig, und insofern sollte man die Frage ganz praktisch angehen, sicherlich ist es richtig, dass viele derer, die in kriminelle Handlungen der RAF verwickelt und verstrickt waren, die daran beteiligt waren oder sie auch selbst begangen haben, dass sie im strikt rechtsstaatlichen Sinne ihre Strafe abgebüßt haben und dass sie an dem Gesamtzusammenhang Terrorismus mit ihrem subjektiven Schuldbeitrag genauso wenig beteiligt sind wie mancher Verbrecher des Dritten Reiches an dem Gesamtzusammenhang der NS-Schuld beteiligt sein kann. Man muss da also, glaube ich, genau trennen zwischen dem, was das Schreckliche des großen Ereignisses in seiner historischen Dimension ausmacht und dem, was ein Einzelner mit seiner Tat und mit seiner Schuldfähigkeit überhaupt davon für sein Leben realisieren kann. Und insofern geht es natürlich nicht an, dass etwa das Schicksal eines Jünschke im Gefängnis, der jetzt 15 Jahre sitzt, dass das Schicksal eines Jünschke und die Aussicht auf Begnadigung davon abhängig gemacht wird, was andere aus dem Feld des linken Terrorismus gegenwärtig möglicherweise für Verbrechen planen oder begehen. Der Klaus Jünschke hat das Recht, durchaus nach seiner individuellen Tat und nach seiner individuellen Entwicklung beurteilt zu werden und sollte das. Und soweit ich unterrichtet bin über das, was aus Gefangenen aus dem RAF-Zusammenhang geworden ist, nachdem sie aus dem Gefängnis herausgekommen sind, dann würde ich sagen, die Mehrzahl derer, die dann anschließend wieder in Freiheit gekommen sind, haben ein solches Leben aufgenommen, dass es die Überlegung zur Begnadigung und zur den üblichen Formen der Freilassung, also Dreiviertelstrafe, eher begünstigt. Und dieses sollte man sehen. Man sollte es in der Öffentlichkeit bekannt machen. Die Leute sollten es wissen. Sie sollten übrigens auch wissen, dass es für manch einen, der zur RAF gehört hat, sehr schwierig war und eine ungeheuer harte Bewährungsprobe war, sich in der Haftzeit von der RAF zu lösen. Und danach sollte man die Fragen vorzeitiger Entlassung und Begnadigung angehen und in vielen Fällen, die mir bekannt sind, positiv beurteilen. Herr Schramm, ich bin missverstanden worden. Darf ich in drei Worten etwas klären? Herr Busche, ich habe überhaupt keine Differenz, aber Sie haben missverstanden. Ich habe nicht gesagt, dass die Bader-Meinhof-Leute den Vergleich mit NS-Tätern verdient hätten, sondern darauf aufmerksam gemacht, vielleicht allzu sehr implizite, dass in den faktischen Verhältnissen, einschließlich Seelenverhältnissen, wie wir sie in der bundesdeutschen Gesellschaft haben, die ja nichts davon haben, etwa Herr Jünschke, dass wir diesen Unterschied, diesen sehr berechtigten Unterschied ziehen, sondern sie haben nur etwas davon, dass sie herauskommen. Und darauf zielte mein Vorschlag hin. Danke. Ja, ich finde der Ansatz, um den wir hier diskutieren, nicht richtig. Ich glaube, dass sich auch keiner durchgekommen ist am Sonntagmorgen, um hier offenbare Erklärungen zu geben. Ich finde es schon wichtig, wir müssen sehen, dass die Kriminalisierung nicht nur politische Gefangene trifft, sondern in der Bundesrepublik gibt es ein altes Konzept, die politische Opposition zu kriminalisieren. Und Ulrike Meinhof ist in der politischen Opposition gewesen und hat auch diese Kriminalisierung wegen politischer Dinge erfahren müssen, als kein Täter gewesen ist. Und ich glaube, diesen Strang herauszuarbeiten, das ist wichtig, auch um diese Personen zu verstehen. Es gehört mit dazu. Und dass dann, für meine Begriffe, eine Grenzüberschreitung passiert ist, dass nämlich ein Freund-Feind-Verhältnis eingesetzt wird, das wurde ja als Krieg verstanden. Bewaffneter Kampf ist Krieg. Und deswegen finde ich es ein Punkt, dass man auch über die Fragen der Konflikte sprechen muss. Ich habe mich damals dagegen gewandt. Ich habe mit Ulrike Meinhof in Münster zusammen studiert. Und ich war fertig. Und, wir haben einen Flugblätter zusammengeschrieben und haben in einem 1958 eine Gruppe angehört, die für ein kernwaffenfreies Deutschland sich nannte. Und der Lebensweg war nicht vorgezeichnet. dass er aber so lief nachher, vorgezeichnet war für sie, dass sie eine Antifaschistin war. Dass sie immer wieder fragte, was würden wir tun, wenn wir in solche Situationen kommen, Faschismus. Und dass sie dann aufgrund der Erfahrung der Bundesrepublik ein bestimmtes Modell von Faschismus übertragen hat. Ich halte das für ein bestimmtes Problem. Und dass sie da meinte, jetzt ist ein Freund-Feind-Verhältnis möglich und notwendig. Das ist der entscheidende Punkt in dieser Auseinandersetzung zwischen der RAF und ja, gegen Bild Buback, aber Redmann und so weiter. Das ist ein Freund-Feind-Verhältnis. Und wenn wir das nicht erstmal als erstes Kriterium herausarbeiten, dass es hier auf Leben oder Tod geht und dass es auch Feindbilder sind von beiden Seiten, wo Tötungshemmungen fallen, dann kommen wir nicht an das Thema ran. Täter heißt auch Tötungshemmungen fallen. Und deswegen finde ich das auch richtig, dass Busche gesagt hat, wir müssen hier auf einer anderen Ebene heran. Also ich will die Frage der Amnestie und Begnadigung und so weiter nur ganz kurz sagen, ich glaube, da muss man doch unterscheiden. Ich will mal jetzt die Position vertreten, wir sind politische Gefangene wie Kriegsgefangene. Nur so, ich halte es für nicht richtig. Dann muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass in keinem Krieg Gefangene ausgetauscht werden, solange noch gekämpft wird. Ich bin trotzdem für Begnadigung und hier diese Sache heißt ja auch Amnestie im Tempo, wo 100 Leute das unterzeichnet haben, Amnestie für RAF-Aussteiger. Das ist sicher ein richtiger Ansatz, sehr viel richtiger als das, was Redmann in dem Jürgen-Burg-Prozess gemacht hat, wo er im Grunde hier als, ja, die waren ja alle befangen. Hat es ja noch nie gegeben in der deutschen Rechtsgeschichte, dass Leute, die selbst sich bedroht fühlten durch so ein Instrument, dass die nachher zu Gericht sitzen. Und wer da einmal etwas erfahren hat in diesem Stammheimer Prozess, wer sich Protokolle ansieht oder sonst da gewesen ist, der weiß auch, dass das keine objektive Behörde war, die ermittelt hat und auch die entlastenden Sachen haben, sondern sie haben gestanden im Kampf für Deutschland. So redet man. Nicht? Das ist der Punkt. Die haben gestanden im Kampf. Und diese Polarisierung, und wir kommen im Grunde aus dieser Kampfsituation nur heraus, wenn wir auch die Voraussetzungen erstmal aufdecken und sagen, wie kann man da drüber hinauskommen. Und ich bin, habe damals 1973 mal einen Text geschrieben, von dem ich auch Leute aus der RAF angegriffen haben, wieder die Ächtung des politischen Lebens. Ich bin der Ansicht, dass es eine Errungenschaft ist, nicht vom Feind zu sprechen, sondern vom politischen Gegner und auch zu erkennen, dass der Gegner das eigene Problem in Gestalt ist. Das scheint mir wichtig. Nur dann kann ich auch human mich verhalten. Und ich bin für eine Amnestie, jedenfalls das Versprechen einer Amnestie, aber das setzt auch voraus, dass dieser Kampf, jedenfalls, darum soll man sich doch nicht in die Tasche lügen, dass Leute auch heute noch in den Gefängnissen gibt, die, wenn sie rauskommen, sofort weiter schießen würden. Und das hat es noch nie gegeben, das wäre glaubwürdig, wenn wir jetzt sagen würden, sowas fordern. Aber ein Versprechen dahin zu kommen, zu einer Amnestie zu kommen, das hielt ich wirklich für geboten. Schlusssatz, die Stadt Montpellier ist ja ausgegangen von Uruguay, Tupamaro. Und da ist im letzten Jahr der letzte Gefangene entlassen worden. Die haben das gelöst. Wir haben aufgrund dieser Polarisierung, dieser Freund-Feind-Haltung, haben dieses Problem nicht lösen können. Und da deswegen bin ich auch hierher. Ja, ich schätze, der Reihe nach bin ich jetzt dran. Ne? Gut, das läuft ja recht konventionell immer im Ring rum wahrscheinlich und dann geht es wieder von vorne los. Ich möchte erstmal kurz ein Wort sagen zu diesem Text, der verteilt worden ist als Einladung oder als Bekanntmachung. Denn ich glaube, an diesem Text kann man sehr gut schon zeigen, woran eine Amnestie scheitern wird. Sie wird unter anderem daran scheitern, dass in der Bundesrepublik immer noch die Intellektuellen sich so verhalten, als lebten sie in einem totalitären Staat. Sie üben gewissermaßen Selbstzensur und scheuen mit bemerkenswerter Angst zurück, das Kind mal beim Namen zu nennen. Jeder weiß doch, es soll sich hier um eine Diskussion über die RAF handeln, über RAF und Amnestie. Auf diesem etwas kümmerlichen Blatt wo der Spiegel auszugsweise abgedruckt ist, heißt das Thema aber die Kriminalisierung des politischen Überzeugungstäters, ein Titel, der mehrere Widersprüche in sich enthält, und dann nimmt die Diskussion folgenden Ablauf, egal wie schwachsinnig ein Thema auch sein mag, der Moderator nimmt es bitter ernst. Wir haben also den politischen Überzeugungstäter. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben 5 Sorten von demselben und hecheln die alle durch, dann ist die Zeit vorbei und wir hatten wieder eine ergiebige und fundierte Diskussion. Jetzt, warum ist das Wort von der Kriminalisierung des politischen Überzeugungstäters unsinnig? Zunächst mal, weil es eine Tautologie ist. Entweder jemand ist ein Täter oder er ist keiner. Wenn er schon ein Täter ist, kann ich ihn nicht noch kriminalisieren, er ist schon kriminell. Nicht mal das fällt Leuten, die sich doch am Theater eigentlich mit Sprache auch beschäftigen, auf, sondern selbst am Theater herrscht also diese Tendenz, diese Sprachkosmetik, diese Tendenz zur Sprachkosmetik vor, die jeden klaren Inhalt möglichst so einseifen will, dass am Ende niemand mehr nichts versteht. Die bittere Klage, die immer geführt wird über die Kriminalisierung der politischen Opposition, die Sie erwähnt haben, Herr Seifert, die fällt meines Erachtens genau in dieselbe Rubrik. Ich halte das für eine riskante Propagandawaffe der Linken, immer von ihrer eigenen Kriminalisierung zu sprechen, denn irgendwann mal dreht sich das um. Man soll ja nun wirklich, es ist ja sehr bekannt, dieser Witz von Lenin über die Deutschen, wenn sie Revolution machen, kaufen sie sich vorher eine Bahnsteigkarte. Ne? Das sind, genau. Und das sind Leute, die man natürlich nicht kriminalisieren kann, wenn sie sich vorher eine Bahnsteigkarte kaufen. Nun kann man aber der RAF zwar vieles vorwerfen, aber eines nicht, dass sie die Absicht hatte, sich eine Bahnsteigkarte zu kaufen, bevor sie Revolution macht, und dass Banküberfälle und dergleichen verboten sind, das wissen wir alle. Die brauchten nicht kriminalisiert werden, sondern die haben das Gesetz absichtlich und mit Bewusstsein gebrochen. Und dann soll man nicht so larmoyant kommen und den Leuten den Willen und den Mut auch, wenn man mag, dazu absprechen und sagen, die sind nur das Opfer einer üblen Kriminalisierungskampagne geworden, sondern sie haben sich mit Bewusstsein, mit Absicht so verhalten, sie haben auch die Konsequenzen in Kauf genommen, sie sind nicht davor zurückgescheut, sie haben auf ihre Karriere verzichtet und so weiter. Alles das, was die nicht tun, die einerseits sehr links sein möchten, sehr rebellisch, sehr oppositionell, fast revolutionär und gleichzeitig Professor und möglichst noch Minister, das hat die RAF nicht gemacht. Und darum ist es falsch, wenn man in diesem Zusammenhang von Kriminalisierung spricht. Was so ein Diskussionsverlauf natürlich auch mit sich bringt, das ist eine gewisse Aufweichung des Bewusstseins auch der Beteiligten. Am Ende weiß man gar nicht so mehr richtig, worüber man eigentlich reden wollte. Ja, ich denke, ein wichtiges Stichwort haben Sie geliefert, Herr Sonnemann, und zwar das mit der Blutspur. Das klang nun doch wiederum sehr anklagend gegen die RAF. Und ich glaube, man sollte mal die Punkte klarstellen, wo es wirklich Unterschiede gibt. Denn dass man der RAF die Blutspur vorwirft und die Toten und die Opfer, darüber besteht ja generell Konsens. Ne? Ich habe auch nur darauf aufmerksam gemacht, dass das in einem infinitesimalen Verhältnis der Blutspur der Staatsgewalt in ihrem Gesicht. Ja, das wurde nicht verstanden. Soll ich? Ja, dann. Ja, also Herr Sonnemann hat gesagt, er wollte nur verdeutlichen, dass die Opfer der RAF in einem unendlich winzigen Verhältnis zur Anzahl der Opfer stünden, die im Dritten Reich es gegeben hat. Da würde ich Ihnen wirklich mit Busche widersprechen, dass man das nun absolut nicht vergleichen kann. Sie können nicht die fabrikmäßige Massenvernichtung von Menschen mit Handlungen vergleichen, die wir doch alle zu rühmen gelernt haben. Jedenfalls, ich habe mir extra mal, weil ich nun keine so besonders humanistische Erziehung genossen habe, mitgebracht, wo überall der Tyrannenmord gerühmt worden ist. Bei Plutarch, bei Cicero, bei Aristoteles kann man eine Rechtfertigung lesen. Und eine sehr schöne Beschreibung dieses Sachverhaltes findet man in einer Rechtfertigung des politischen Terrors, die geschrieben worden ist in der Mitte des letzten Jahrhunderts von einem unbekannten Menschen, der Karl Heinzen heißt. Heinzen hat geschrieben: Als Gymnasiasten schon sind wir unterhalten und begeistert worden durch die Geschichte der Heldenjünglinge, Harmodios und Aristogeiton, welche den Tyrannen Hipparchos ermordeten. Die uns diese Geschichte vortrugen, die uns diesen Mord als glorreiche Tat darstellten, waren königliche Lehrer und so weiter. Und dann wird natürlich auch auf den Widerspruch aufmerksam gemacht, nämlich insofern, als da argumentiert wird, es scheint, dass die moralische Auffassung eines Mordes eng verknüpft ist mit dem Interesse des Beurteilers, in dem den Alten, also den Griechen und den Römern, Tugend nachgerühmt wird, was man unserer Zeit unter der Herrschaft der Polizei als Verbrechen anrechnen würde. Keiner von den Professoren, welche uns mit Begeisterung die Geschichte der alten Mordtaten aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzten, würde es wagen, eine Übersetzung der Taten selbst zu empfehlen. Das dürfen Sie selbstverständlich auch nicht. Ich zitiere das nur, damit man sich endlich einmal löst von dieser meiner Ansicht nach doch sehr, scheinheiligen Schauder davor, dass es innerhalb der Aktionen, die die RAF unternommen hat, tatsächlich Tote gegeben hat. Ich möchte einfach ein bisschen angreifen, diesen scheinheiligen Schauder und diese Unterstellung, es gebe in dieser Gesellschaft nichts Wichtigeres als das Leben überhaupt, als würde das unter allen Umständen respektiert, wo doch die ganze Polizei auch mit Revolvern bewaffnet ist und die Leute sich dieses teure Gerät doch nicht gekauft haben werden, um sich in der Freizeit damit den Rücken zu kratzen. Das heißt, es ist doch jedem Menschen eine Situation denkbar, unter der ein anderer getötet werden muss. Also kann man doch nicht einfach die pure Tatsache, dass Menschen dabei umgekommen sind, schon als ein Indiz dafür nehmen, dass die RAF etwas Unmenschliches, Ungewöhnliches, besonders Scheußliches und dergleichen mehr gewesen ist, sondern wir nehmen das alle billigend in Kauf. Wir bestehen auch darauf, wenn mir jemand die Brieftasche klaut, ein Polizist kommt hinzu und er verhaftet den Dieb nicht und gibt mir meine Brieftasche wieder, sondern der Polizist sagt, tut mir furchtbar leid, der Dieb hat sich nicht überzeugen lassen, das rauszurücken. Wenn er also gewaltfrei vorgeht im Sinne der Grünen, dann zeige ich den an, aber ganz bestimmt. Ne? Also ich denke, bevor man, es würde eine, man muss sich über Folgendes im Klaren sein. Wir sind hier dabei, das Gesprächsthema für die langen Winterabende anzuwärmen, welches in dieser Saison laufen wird. Das Waldsterben ist out, AIDS ist nicht mehr richtig heiß. Also kommt die RAF-Kiste mal wieder raus. Ne? Die Zeit hat es gebracht und so weiter. Wir spielen das gleichsam nach, ne? Was die großen Medien schon gebracht haben mit ihren Serien. Und da könnte man doch hier wenigstens versuchen, ein bisschen mehr Klarheit bei den Begriffen herzustellen. Ja, das war es erstmal. Ja, ich meine, man kann auch aus einem unglücklich formulierten Thema natürlich, wenn man will und kann, was Vernünftiges zu holen versuchen. Und aus den Worten von Herrn Sonnemann und Herrn Seifert ist ja auch schon, glaube ich, eine Differenz deutlich geworden oder angezeigt worden, über die wir hier mal reden können. Und zwar reden unter dem Stichwort der Überzeugungstäter und inwieweit wird er kriminalisiert. Ich stimme dem, was Port gesagt hat, zu. Das ist in der Tat das Problem. Wenn Legalität immer die Legalität der Herrschenden ist, dann sind die Leute, die nicht von diesen oder nicht so beherrscht werden wollen, immer illegal. Insofern ist das eine ganz klare Rechnung, die aufgeht. Jetzt gibt es aber zwar keine Eintrittskarte für den Bahnsteig, aber es gibt in dem akademischen, in dem intellektuellen Raum ein Entrebillet, eine Eintrittskarte für die Ernsthaftigkeit bei der Akzeptanz der Motive. Das heißt also, und das ist ja etwas, was wir in den letzten 15 Jahren in der Bundesrepublik genau beobachten können. Wer fulminante Leitartikel schreiben kann, wie Ulrike Meinhof, dem werden auch entlastende Umstände eingeräumt, wenn er zur Pistole greift. Wer diese Leitartikel nicht schreiben kann oder aufgrund seiner besonderen Entwicklung, die in den Terror hinein nicht Gelegenheit hatte, erstens das Schreiben von Leitartikeln zu erlernen, zweitens das auszuüben, von dem heißt es dann zweite und dritte Generation, die ballern nur noch, die sind überhaupt nicht mehr imstande, ihre politischen Motive darzulegen, ergo haben keine, ergo sind nur noch Kriminelle. Und da frage ich mich, ob wir so diesem Thema beikommen können. Ich würde jetzt also zum Beispiel vorschlagen, wenn wir dennoch dieses Thema, wie es uns vom Schauspiel aus gestellt worden ist, ernst zu nehmen, dass wir uns mal darüber klar zu werden versuchen, inwieweit gehört zur Anerkennung ein politischer Überzeugungstäter zu sein, die intellektuelle Position, diese Überzeugungen auch so darzulegen, dass sie auf Hochglanzpapier gedruckt werden können. Gilt der Begriff des politischen Überzeugungstäters nur noch ab Abitur oder ab Studienabschluss oder ab wann? Oder kann nicht auch ein Mensch politische Überzeugungen haben und unter dem Druck stehen, in besonderen Herrschaftsverhältnissen diese politischen Überzeugungen durch bewaffneten Kampf in Wirklichkeit umzusetzen, der nicht imstande ist, in einer hochgebildeten akademischen Diskussion diese Überzeugung darzulegen? Das wäre zum Beispiel eine Frage. Nicht für den Richter oder für uns das Publikum oder was? Zunächst mal für die, die sich für dieses Thema in der Formulierung des Schauspielhauses, das hatte ich eben genannt, interessiert haben. Und dann können wir uns nämlich die Frage stellen, ich beobachte seit geraumer Zeit in dem Buch von Stefan Aust oder in dem Film von Stefan Aust, dass die dass man auf der Linken eine merkwürdige Differenzierung wahrnimmt. Im Übrigen räume ich ein, dass man sagen kann, die konservative Publizistik ist natürlich daran interessiert, dass man sagt, das sind alles Kriminelle, denen muss man überhaupt keine Überzeugung, überhaupt keine ethische Begründung abnehmen, alle in einen Topf. Das ist etwas, was man rechtsstaatlich natürlich vertreten kann. Wenn man aber anfängt zu sagen, nein, hier handelt es sich doch um ein Tun, um einen Tatzusammenhang anderer Qualität, dann kann ich jetzt nicht hingehen, wie es die Linken tun, Stefan Aust, in dem Film, in seinem Buch, und zu sagen, es gibt den edlen Überzeugungstäter, Ulrike Meinhof, und es gibt den kriminellen, den niederträchtigen Überzeugungstäter, Andreas Bader, und den einen, den verkläre ich, und den anderen stoße ich in den Orkus. Und alle die von der Schule direkt jetzt zur RAF gegangen sind und dann nur noch rumballern und noch nie einen vernünftigen Text geschrieben haben, um ihre Taten zu rechtfertigen, die nehme ich sowieso überhaupt nicht mehr ernst, das sind alles reine Kriminelle. Ich glaube, diese Sichtweise, wie sie sich gerade in der Linken ausgebreitet hat in den letzten Jahren, die sollten wir hier mal problematisieren. Aber die Frage ist doch, Herr Busche, wie weit diese Unterscheidung, die sehr interessant ist, und ich würde auch mit der Fragestellung völlig übereinstimmen, wie Sie sie gestellt haben. Nur, ich erinnere mich nicht, dass Ulrike Meinhof irgendwelche mildernden Umstände deswegen konzidiert worden wären, weil sie in einer Zeit, die damals bereits etwas zurücklag, sehr artikulierte und wohlbegründete Leitartikel geschrieben hat. Das ist ihr in keiner Weise zugute. Das habe ich ja auch gesagt. Ich habe ja diese Differenzierung einen Augenblick nur in der linken Rezeption der letzten Jahre verortet. Ich habe ja keine. Die gibt es doch gar nicht, Herr Rösser. Aber die gibt es doch gar nicht. Es gibt doch die Linke gar nicht. Das sehen wir doch hier auf dem Podium auch und hier bei Zwischenrufen auch. Das ist doch Unsinn, die Linke zu reden. Die streitet sich doch auch und da gibt es so und so viele Positionen. Deswegen die Linke, der das zu unterstellen, das ist so, alle ihren haben rote Haare. Ein bisschen sollte man doch mal genauer unterscheiden. Und Herr Seifert, das ist logisch falsch. Wenn es viele Linke gibt, gibt es immer auch eine Linke. Wenn es rote Äpfel gibt und grüne Äpfel und blaue Äpfel, dann muss es immer zuvor den Apfel geben. Also bevor es einzelne Linke gibt, muss es viele Linke geben. Und indem Sie das abstreiten, entschärfen Sie einfach die Diskussion. Es ist schon richtig, dass man sich überlegt, was aus dieser Linken geworden ist, dieser Linken, der Sie zugehören. Das ist eine berechtigte Frage. Und es ist berechtigt zu fragen, ob die Linke nicht tatsächlich im Zeichen ihrer Arriviertheit, im Zeichen ihres Vorrückens auf bestimmte Positionen im Lehrbetrieb, in der Kulturindustrie, tatsächlich Bewusstseinsinhalte preisgegeben hat, die sie mal hatte. Und zu diesen Bewusstseinsinhalten hat mal gehört, dass man eben nicht das große Latinum haben muss für vernünftige Aktionen. Elsa, der ein Attentat auf Hitler versucht hat, war ja kein gebildeter Mann in dem Sinne. Und wenn man erwarten würde, dass nur die Gebildeten vernünftige politische Aktionen machen, können sie überhaupt nicht passieren. Das ist der Einzige, den man glauben kann. Du bist doch auch so ein Lackaffel, der irgendwas studiert hat. Der ist eine Beteiligte, der die Frau noch kennengeburt. Und trotzdem kann er doch Blödsinn reden. Halt doch die Klappe. Nur keine, nur cool. Meine Gewaltanwendung ist doch eine besondere Sache. Und wenn ich Gewalt anwende, und da unterscheide ich mich von Herrn Buschel, und ich wundere mich, dass er mit dieser Position so lange in der FAZ gelebt hat, wenn Herr Buschel sagt, Gewalt, Legalität ist immer die Legalität der Herrschenden, kann man zunächst einmal sagen, also Gesetzmäßigkeit, jedes Gesetz hat nach zwei Seiten, ist ein Schutzwall. Auch für die unterworfen. Und ich bin der Ansicht, hier ist einer der logischen Schnitzer, der für die linke Diskussion maßgebend gewesen ist. Die Ulrike Meinhof hat lange bevor die Raft entstanden ist, geschrieben, das Positive an der Tat der Kaufhoff-Brand-Stiftung war der Gesetzesbruch als solcher. Und es gehört einfach die Ideologie dazu, dass der Gesetzesbruch als solcher revolutionär ist. Das ist ein Kappes, ist das. Darüber habe ich auch mit ihr gestritten. Aber ein anderer Punkt ist es, jetzt zu sagen, warum eigentlich jetzt, dass jede, wenn ich Gewalt anwende, wenn ich einen besonderen Weg der Politik, und da gehört vielleicht auch Gewalt manchmal dazu, anwende, dann muss doch dieser neue Schritt in besonderer Weise begründet werden. Und da kommt es nicht auf die akademische Form der Begründung an oder die Leitartikel, sondern ich muss, diese Gewaltanwendung steht und fällt mit der Legitimierung. Und wenn das, darum lasse ich mich auch nicht von abbringen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ich habe hier, und Herr Bort, da müssen Sie mal ein bisschen genauer zuhören, ich habe noch Leute kennengelernt, die allein aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur KPD, dieses damals, weil sie Organisationsreisen, da haben die dazu gehört, aber weil sie auch, die gehören auch zu denen, weil sie Reisen in die DDR für Kinder organisiert haben, wie die ins Gefängnis gebracht worden sind, die wurden eben effektiv als Kriminelle behandelt. Und das ist doch ein Punkt, da kann man sich mit so einer Leichtigkeit nicht hinweg. Aber über den reden wir doch heute diese politische, die Kriminalisierung politischer Opposition, die wir in dieser Bundesrepublik gehabt haben, wenn das nicht prägend gewesen ist. Und für den Schritt von Ulrike Meinhof, von einer anderen Opposition und von der Opposition, die sie die Studentenbewegung gemacht hat, zu der Stadtguerilla, ist ein Schritt, der auch von ihr begründet worden ist. Und da sage ich eben, und das ist doch ein Unterschied, vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt, das ist ein Unterschied, der jetzt hier heißt, der andere ist nicht mehr bloß Gegner, sondern er ist jetzt Feind. Und da fallen Tötungshemmungen. Und diesen Schritt muss man sich genau überlegen. Und ich bin nicht der Ansicht, und damit will ich jetzt erstmal schließen, ich bin nicht der Ansicht, dass die von Faschisten entwickelte Freund-Feind-Theorie, dass die etwas mit dem Konzept von Linken zu tun hat. Das ist die Umdrehung der Klassenkampftheorie gegen die Linken. Es ist eine Waffe der Faschisten gewesen. Und wenn Linke das übernehmen, dann fallen sie dieser Umdrehung zum Opfer. Aber Herr Seifert, ich meine, Sie müssen doch sehen, dass revolutionäre Gewalt, also zum Beispiel in der Oktoberrevolution, dass revolutionäre Gewalt in der Oktoberrevolution natürlich auch ein Freund-Feind-Denken impliziert. Das ist, Entschuldigung, vielleicht kann man das nicht in drei Minuten hier so darlegen. Ich bin der Ansicht, der Trick der Faschisten war, es auf das Politische zu reduzieren. Sozialrevolutionäre Gewalt, die zum Konzept der Linken gehört, ist Gewalt. Aber in dieser sozialrevolutionären Gewalt ist intendiert die Aufhebung von Gewalt. Nur dann ist Gewaltanwendung, wenn sie in der Form der Anwendung auch schon das Ziel sichtbar macht, kann sie überhaupt legitimiert werden. Herr Seifert, lass uns doch mal Folgendes versuchen. Ich kenne ja das nun wirklich seit 30 Jahren aus Diskussionen, dass man permanent erstmal die ganzen 20er Jahre mit den Positionen kennen muss, bevor man über die Gegenwart reden kann. Wir haben doch jetzt unsere eigene Geschichte aus den 60er und 70er Jahren und brauchen doch nicht mehr Konfrontationen und Gegensätze aus den 20er Jahren zu zitieren, um dann zu sagen, was Nationalismus ist oder was Kommunismus ist. Das brauchen wir doch nicht mehr. Und mir geht es jetzt... Nein, das brauchen wir nicht mehr. Doch, wir müssen sogar noch weiter zurückgehen. Wir müssen noch weiter zurückgehen, Herr Busch, und die gesamte deutsche Geschichtsbewegung bedenken, weil wir dann nämlich doch, wir müssen es heute tun, es tut mir sehr leid, aber von der Sache her ist es deswegen erfordert, weil nämlich... Also wenn Sie viele autonome Gruppen und ihre Mitglieder nicht mehr erreichen, dann deshalb, weil die es endlich dick haben, immer wieder mit den 20er Jahren und immer wieder mit irgendwelchen Klassikern belämmert zu werden. Ich habe nicht von den 20er Jahren gesagt, sondern es kommt darauf an, sich einigermaßen darüber im Klaren, ins Klare zu kommen, dass in Deutschland sozusagen die Voraussetzung dessen, wovon prinzipiell mit Recht Herr Seifert ausgeht, nämlich einer gelungenen bürgerlichen Revolution, vergleichbar im Leben eines Individuums, einer gelungenen Pubertät, dass das hier nie gelungen ist. Dass wir uns infolgedessen, was die institutionelle Sphäre betrifft, nach wie vor in vorbürgerlichen, in feudalen Verhältnissen bewegen und dass das nachweisbar ist. Und wenn Herr Port mit Recht übrigens Logik in Vorschlag gebracht hat und darauf hingewiesen hat, dass es natürlich nicht nur verschiedene Arten von Äpfeln, sondern auch den Apfel gibt, dann ist es für diesen Apfel, der also in dem Fall, wenn ich den Vergleich in Erinnerung bringe, die gesamte Linke wäre, unbewiesen, Herr Busche, dass die Linke diese Unterscheidung zwischen Akademikern und Nicht-Akademikern so insgesamt trifft. Dafür sind sie die Belege zunächst mal schuldig. Wenn es aber selbst so wäre das immer noch insofern ein Nebenpunkt, als ich darauf hingewiesen habe, und ich wiederhole es, dass Ulrike Meinhof, die ja gewissermaßen für den Prototyp unter diesen Raff-Leuten der intellektuellen Überzeugungstäterin gelten konnte, dass die gar nichts davon gehabt hat und dass diese mildernden Umstände, von denen sie gesprochen hatten, ihr in keiner Weise zugebilligt worden sind. Insofern führt das Ganze wirklich auf ein Nebengleis und wir sollten uns erinnern, dass es ja nicht zu dem allem, was Herr Port angeführt hat, an Beispielen aus der Literatur und der Geschichte für Überzeugungstäter, mit denen man sich identifizieren kann, wäre ja als Allereinfachste, da wir uns hier im Theater befinden, auch noch Schillers Wilhelm Tell etwa anzuführen. Kein Mensch kommt auf die Idee, wenn er eine Wilhelm Tell-Aufführung ansieht, jedenfalls im bürgerlichen Publikum, kommt niemand auf die Idee, diesen Wilhelm Tell jetzt mit einem Rafftäter zu vergleichen. Und da hat er aber sehr Unrecht. Darauf aber hingewiesen worden ist, gebe ich auch Herrn Port mit dem, was er ausgeführt hat, ist zu einem gewissen Grade völlig recht. Also, es wird nur in dem Moment Unrecht, wo die Linke fortfährt, sich selbst zu zerfleischen, und diese Selbstzerfleischung der Linken, die sich x-mal hier abgespielt hat. Insofern ist die deutsche Geschichte schon wichtig, dass wir Jahrhunderte zurückdenken, wo das immer wieder passiert ist, und es passiert in unserer Mitte hier genau an diesem Tisch, statt dass wir den Blick etwa auf derartige Dinge lenken, wie das in West-Berlin es erst die dortigen Alliierten sein mussten, die der West-Berliner Polizei den Gebrauch der chemischen Keule verbieten mussten. In anderen Worten, dass Repräsentanten von Gesellschaften, die eine erfolgreiche bürgerliche Revolution hinter sich haben, dieser West-Berliner Polizei, deren institutionelle Kontinuität auf Nazi-Zeiten zurückreichten, den Gebrauch einer Gaswaffe verbieten müssten. Das sind doch die wichtigen Dinge. Wir sollten von der Gegenseite sprechen und nicht immer von uns. Also Herr Sonnemann, mal wirklich mit den historischen Sachen und Hinweisen ist das immer so eine Angelegenheit. Da kommt man eigentlich nicht weiter. Letztendlich... Nein, man kommt nur dann nicht weiter, wenn man sich nicht auskennt. Ja gut, wenn man sich auskennt. Also wenn man sich nicht auskennt, dann könnte man zum Beispiel auch wissen, bei dem Beispiel, das Herr Port zitiert hat, um nur ein Beispiel zu bringen, dass dieser Tyrann Hipparch der Erste war, der in Athen rechtsstaatliche Verhältnisse eingeführt hat, dass Harmodius und Aristogeiton gerade aus aristokratischem Interesse, weil sie das nicht wollten, weil das nämlich eine Unterschichtenbevorteilung war, unter die Bedingung, ihn umgebracht haben, im Auftrag der konservativen Clique. Dann fällt das ganze Beispiel schon in sich zusammen. Das weiß man natürlich als Althistoriker, aber als Althistoriker, der das weiß und Diskussionen kennt, kommt man nicht darauf zurück. Nur wenn man dann naseweis vorgehalten bekommt, man muss sich auskennen, dann muss man das auch mal sagen. Das sind halbgebildete Sachen, die Sie hier vortragen. Und ich will hier nicht mit akademischen Protz punkten, und darum lassen wir das mal lieber weg. Wenn Sie aber damit ankommen, dann werden Sie hier wie ein Schüler zurechtgewiesen, wenn Sie falsche historische Parallelen bringen. Und jetzt lassen Sie uns mal, auch wenn Sie Professor in Kassel sind. Und jetzt lassen Sie uns mal ausreden. jetzt lassen Sie mich wieder ausreden. Es misslingt nur. Jetzt, ja, gut. Die Zurechtweisung misslingt, Herr Busche. Ich habe doch klipp und klar gesagt, ich will diese Diskussion nicht, weil die unfruchtbar sind und letztendlich derjenige, der dann mit den Fakten rauskommen muss, ist entweder Langweiler oder gilt als Rechthaber und beides führt uns auch hier nicht weiter. Es führt uns buchstäblich nicht weiter. Die Zurechtweisung misslingt deswegen. Zum dritten Mal. Jetzt liegt auch zum vierten und fünften Mal. Davon bin ich überzeugt, Herr Sonnemann, dass die bei Ihnen misslingt. Davon bin ich überzeugt. Die misslingt aber nur deswegen. Sie zum sechsten Mal misslingt sie jetzt. Aber sie misslingt auch zum siebten und achten Mal. Das ist traurig. Nein, ich wollte Ihnen doch gerade sagen, warum sie misslingt. Also lassen Sie uns doch über das Thema unterbrechen, reden. Da Sie mich aber immer... Nee, ich war doch dran und Sie kamen da einfach dazwischen. Nein, ich war jetzt dran. Ja, eben nicht. So ist es. Das ist der Punkt. Es geht nicht um... Es geht nicht um altgriechische Geschichte, Herr Busche, sondern um deutsche. Es geht um deutsche Geschichte und nicht um altgriechische. Nein, die kennen Sie nicht. Auch die kennen Sie nicht. Ich würde jetzt zur Versöhnung des Publikums zu Wort kommen. Ja, das ist leider so. Ich möchte kurz noch ein Wort dazu sagen. Und zwar zu dieser Sprachkosmetik. Also, Herr Seifert, ich kann es einfach nicht mehr hören, wenn jemand sagt, wir sollten das Freund... Moment. Ich kann es einfach nicht mehr hören, wenn jemand sagt, wir sollten das Freund-Feind-Denken abschaffen. Das klingelt in meinen Ohren, wie wenn Kohl jetzt nach dieser Barschelkiste sagt, seid nett zueinander. Das geht doch nur wirklich nicht. Wenn ich von sozial revolutionärer Gewalt spreche und Sie mir das unterstellen, dann heißt es das doch, entweder können Sie nicht zuhören, Sie streichen mir genau den Punkt weg, der die linke Gewaltanwendung überhaupt einzeln und allein legitimieren kann. Und das scheint mir ein entscheidender Punkt zu sein. Ich habe hier nicht gepredigt wie Kohl. Sie haben es mit anderen Worten gesagt, aber Sie sind doch auch der Auffassung, oder habe ich Sie da falsch verstanden, dass das Freund-Feind-Denken eine destruktive, schädliche Sache sei, die man beseitigen müsse. Und wenn Sie dieser Auffassung sind, und ich habe das aus Ihren Worten herausgehört, dann muss ich Ihnen widersprechen, weil selbstverständlich sind Neofaschisten, die Ausländerwohnheime anzünden und so weiter, meine politischen Feinde. Jemand, der auf der Straße mich überfällt, um mir meinen Geldbeutel zu klauen, ist mein Feind. Das heißt noch lange nicht, dass er deshalb ein Unmensch wäre. Das heißt noch lange nicht, dass ich ihn deshalb nicht verstehe. Ich verstehe ihn sogar sehr gut. Denn er will mein Geld aus demselben Grund haben, warum ich es nicht hergeben will, weil Geld zu haben nämlich schön ist. Das heißt, wenn ich die Kategorie von Freund und Feind akzeptiere, dann heißt das eben gerade nicht, dass ich bestimmte Menschen als Unmenschen aus der menschlichen Gesellschaft exkommuniziere, sondern dass ich nur tatsächliche Interessengegensätze auf den Begriff bringe, auf den Begriff von Freund und Feind. Und da hier immer über die Gewalt gejammert wird, möchte ich doch auch endlich mal was Nettes über die Gewalt sagen. Sie hat es allmählich wirklich verdient, weil doch alle, vom Bundeskanzler bis zur Runde der hier Versammelten, jeder der Meinung ist, dass Gewalt etwas Scheußliches, Schlechtes, Schlimmes und Entsetzliches wäre, vielleicht nicht jeder. Gut. Dagegen möchte ich doch festhalten, dass die Gewalt die Voraussetzung der Freiheit und jeder menschlichen Gesellschaft überhaupt ist. Ich möchte das kurz begründen. In einem Termitenstaat gibt es keine Gewalt. Es gibt kein Ereignis, wo ein Individuum und eine Gruppe willkürlich handelt, willkürlich sich durchsetzt. Das passiert nur unter Menschen. Nur deshalb, weil Menschen nicht von Natur aus auf Harmonie konditioniert sind, weil verschiedene Einzelne willkürlich etwas Verschiedenes wollen können, sind sie dazu gezwungen, zu argumentieren, sich zu verständigen, einander zu überreden, einander zu schmeicheln und so weiter. Unsere ganze Zivilisation baut darauf, dass Menschen gewalttätig werden können. Ein beliebtes Beispiel vielleicht, im Theater war das eine Zeit lang und in der Frauenbewegung ein besonders delikater Punkt, die Vergewaltigung. Da steckt das Wort Gewalt drin. Ein Delikt, was nur unter Menschen möglich ist, deshalb, weil Menschen nicht wie Tiere auf die Absonderung von Duftstoffen und so weiter automatisch reagieren, sondern der eine möchte, der andere möchte es nicht. Nun muss der andere den einen oder umgekehrt überreden, überzeugen, schmeicheln. Und so weiter. Die ganze Zivilisation beruht darauf, dass wir argumentieren müssen. Wenn der eine das will, der andere will das, entsteht die Frage, wer hat Recht? Also bitte nicht immer über die Gewalt rumjammern. Und nur in Gesellschaften, wo der Einzelne auch gewalttätig werden kann, gibt es eine Zivilisation. Und gerade in Deutschland, wo die Bürger nie gewalttätig wurden, sondern von vornherein die frommen Schafe waren, haben sie sich zusammengerottet, um unter staatlicher Anleitung entweder Pogrome zu begehen, Weltkriege anzuzetteln und so weiter. Dieser Gewaltverzicht hier, der hier immer gepredigt wird, und die ungeheure Gewalt, mit der die Deutschen gegen andere losmarschiert sind, sind eines Sinnes. Und wenn hier immer die Gewalt terrorisiert wird als ein großer Schrecken, dann nur deshalb, weil die Deutschen ein sehr falsches Verständnis von ihrer eigenen Geschichte haben und sich immer vorstellen, sie wären...